es müsst noch mal so sein, wie's früher mal war. Da feierte man durch den Tag, durch die Nacht, da saß man an langen Tischen und hat gegessen, getrunken, geweint und gelacht. Da hat man getanzt, sich geliebt und verkracht, und zwischendurch hat man auch Kinder gemacht. So hat Arno Blöcker, der Alte, geschwärmt, ganz stinkreich war der und heimatverrückt, weil er hatte die schöne Landschaft ringsum gekauft und mit Silos zum Wohnen bestückt. Er selber wohnte im müden Tal, in bester Natur und einer Villa aus Glas. Da stehen überall so Figuren herum, aus Bronze und Stein und Plastik und Wachs, die Schnapsdrossel Grete und Wanne Prop Hans und lauter so Typen von damals in Tracht. Der Alte hat alles, wie er dann starb, dem Heimatverein als Museum vermacht. Bedingung war aber zum Monatsbeginn jedes Mal da eine Fete aufziehen. Und die müsste so sein, wie's früher mal war. Da feierte man durch den Tag, durch die Nacht. Da saß man an langen Tischen und hat gegessen, getrunken, geweint und gelacht. Da hat man getanzt, sich geliebt und verkracht. Und zwischendurch hat man auch Kinder gemacht. Zu Anfang ging das nur schwerfällig los. Wer hat denn schon freiwillig Bock darauf? Da heuerte man einen Manager an, der zog das professionell richtig auf. Zu so einem Heimatvergnügungspark hat Disneyland und hat Märchenwald. Da strömt es nur so in Scharen hin. Der ganz große Renner wurde das bald. Zunächst nur ganz einfach zum Monatsbeginn, doch jetzt schon zum Wochenende extravagant. Für 200 Mark pro Kopf gibt es dann die Fete. Den Slogan kennt jeder im Land, mit Schnapsdrossel Grete und Bonne Prop Hans. Mal speisen nach gut alter Art und mit Tanz. Und das wird dann so sein, wie's früher mal war. Da feierte man durch den Tag, durch die Nacht, da saß man an langen Tischen und hat gegessen, getrunken, geweint und gelacht. Da hat man getanzt, sich geliebt und verkracht. Und zwischendurch hat man auch Kinder gemacht. Die Mädels und Jungens vom Heimatverein, verstärkt euch ein paar von der Schauspielerei. Verkleidet die Originalkostüm, die Mieten, die Tippen von damals dabei. Die Schnapsdrossel Grete und Wonne Prop Hans, der den Radetzky mal spritzen konnte. Wacholder Paps Emil und Katzenmarie und Otto der Zwerg, der auf Bistböcken thront. Eine Band spielt dazu, elektrisch verstärkt. Drei alte Rockstars in Tracht, ziemlich fett. Die haben tatsächlich die Kurve gekriegt und nennen sich jetzt das Mühltal der Z. In der Hitsparade hört man sie schon, diese volkstümliche Version. Jetzt ist wieder so, wie's früher mal war. Wir feiern so schön und bis in die Nacht und sitzen an langen Tischen, da wird gegessen, getrunken und sehr viel gelacht. Da wird auch getanzt, bis die Bühne kracht. Und zwischendurch wird auch gemacht. Es müsste noch mal so sein, wie's früher mal war. Da feierte man durch den Tag, durch die Nacht. Da saß man an langen Tischen und hat gegessen, getrunken, geweint und gelacht. Da hat man getanzt, sich geliebt und verkracht. Und zwischen euch hat man auch Kinder gemacht.